Aus unserem Zyklus Lieder mit Sprechstellen, der vierte Teil. Eine wissenschaftliche Arbeit von Fischer und Göbel und die beginnt mit den Zöllnern Frauen. Die Frauen sind Wesen mit acht Beinen, die auf nur zweien zu laufen scheinen. Sie werfen Netze, Kleisterfäden über alle Welt und jeden. Sie sind sehr alte, weise Wesen, von Stolz und Habsucht fast genesen. Sie ruhen in sich wie große Steine, wie das Ewige und Eine. Und vor allem sind die Frauen mein Grund, von hier nicht abzuhauen. Die Frauen sind Wesen weich wie Schnecken, die jeden Stachel stumm verlecken. Sie bringen müdes Fleisch auf Touren und hinterlassen Glitzerspuren. Mal sind sie Keusche und mal Kumpane, stets abgrundtiefe Ozeane. Ob's stürmt, ob sich die Wogen glätten, wer sie befährt, ist nicht zu retten. Oh, oh. Und vor allem sind die Frauen mein Grund, von hier nicht abzuhauen. Die Frauen sind rätselhafte Wesen, voll verschlüsselt, schwer zu lesen. Wie Katzen, die auf Hunde machen und heimlich über Hunde lachen. Sie sind die besseren Bestimmer im Sumpf der Seelen, bessere Schwimmer. Sie sind die besseren Menschenkenner und das wahre Ich der Männer. Und vor allem sind die Frauen. Und vor allem sind die Frauen mein Grund, von hier nicht abzuhauen. Die Frauen sind die, die überbleiben, die Briefe an die Zukunft schreiben, sich gegen Tod und Teufel wehren, einander immer neu gebären. Sie sind wie Wesen von den Sternen, man kann bei ihnen fliegen lernen, die sich in ihre Obhut geben, hören nicht mehr auf zu leben. Und vor allem sind die Frauen sind Wesen weich wie Schnecken. Die Frauen sind rätselhafte Wesen, voll verschlüsselt, schwer zu lesen. Wesen wie von den Sternen, man kann bei ihnen fliegen lernen. Die Frauen sind die, die überbleiben. Sie sind die besseren Menschenkenner, die Frauen und das wahre Ich der Männer. Und vor allem sind die Frauen mein Grund, von hier nicht abzuhauen. Dirk Zöllner und Markus Gorstein in Sprechstelle vereint. Große Jünger der Sprechstelle aus dem Album Dirk und das Glück nach Texten von Werner Kamer. Frauen, und wir haben die Kollegen dazu befragt. Die Sprechstelle, das ist wahrscheinlich das Outro, der Schluss, wo Scholle dann redet. Da hatte ich ehrlich gesagt gar keinen Einfluss drauf, weil den Tag, da war Scholle, also Dirk Zöllner, Scholle ist ein Spitzname, nur zur Erklärung für die Hörer, hat da Gesänge bei Gensi im Studio eingesungen. Da haben sie, glaube ich, auch Leichtsein gemacht. Und dann die Frauen noch hinten dran. Und wir haben das so gemacht. Also die Frauen ist eigentlich der Song, der als letztes komponiert worden ist. Da waren wir schon im Studio. Und Scholle hatte die Idee, komm, wir machen den zusammen. Wir machen da sowas wie McCartney und Michael Jackson, The Girl Is Mine. Aber eben nicht, wir konkurrieren jetzt nicht um dieselbe Frau, sondern wir huldigen einfach der Weiblichkeit. Und das ist dabei entstanden. Gute Sprechstellen gibt es ja oft auch in alten Soul-Titeln. Davon hören wir jetzt zwei ganz fantastische Beispiele. Ein Riesenhit für Diana Ross und Marvin Gaye, You Are Everything, und Aretha Franklin, Angel. down. I wanted to give everything to you. You are everything. You are everything. Today I saw somebody who looked just like you. He walked like you do. I thought it was you. As he turned the corner, I called out your name. I felt so ashamed when it wasn't you. Wasn't you. When I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain. You gotta find me an angel. Fly away with me. Gotta find me an angel who will set me free. My heart's without a home. I don't wanna be alone. Sprechstellen in Pop, Soul und Rocksongs, davon gibt es eine ganze Menge. Wir machen jetzt einen Sprung, zeitlich gesehen um 20 Jahre nach vorn, in die 80er Jahre. Kiddy mit Save Some Love war auch ein American Top 40 Hit. Save Some Love, vergessen, aber ein großer Hit Ende der 80er Jahre. Sprechstellen haben wir schon oft festgestellt bei unseren Recherchen, gibt es wie Sand am Meer in der Popmusik. Wir haben aber lange bei David Bowie danach gesucht. Ihr wisst ja, kein Flashback ohne Bowie. Und wir haben tatsächlich eine gefunden. Modern Love aus dem Jahr 1983, aus dem Album Let's Dance, eine wunderbare Sprechstelle und man muss sich mal beim Musikhören auf Sprechstellen konzentrieren. Man sensibilisiert sich völlig anders für die Musik und wie gesagt, auch David Bowie ist kein Unbeteiligter. Zum Glück, Modern Love. Yeah. Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, David Bowie. Ja, die Sprechstelle ist etwas seltener geworden. Das haben wir auch bei unseren Recherchen für diese Sendung festgestellt in den letzten Jahren. Aber man findet auch aktuelle Beispiele, man muss sie nur suchen. Zum Beispiel auf dem aktuellen Album von Stefan Sulke. Wir haben ein Special dazu gefertigt und die Single Blöde enthält eine wunderbare Sprechstelle. Genießt sie jetzt hier im Flashback. Blöde, blöde, blöde. Ich war mal einer der Intelligenten mit einem positiven Quotienten. Doch weil ich klug war, hab ich bald verstanden, dass Kluge doch sehr oft am Boden landen. Denn Fehler machen alle, ob blöde, ob gescheit. Nur dass man es den Blöden im Nachhinein verzeiht. Dem Klugen wird ein Fehler nur selten nachgesehen. Beim Blöden heißt es meistens, da muss man drüber stehen. Es gibt Blöde oben, die die Welt verfitzen. Blöde. Und Kluge, die im Keller unten sitzen. Blöde. Die Klugen denken tief, die Blöden seichter. Blöde. Und deshalb haben's Blöde eben leichter. Und jeden meiner Fehler, den schluckt man auf mir rum. Ich sei doch ein Gescheiter, wieso sei ich so dumm? Und deshalb eines Abends, da kam mir die Idee, wenn ich nur Blöde wäre, tät Blödsein nicht mehr weh. Es war der beste Schritt in meinem Leben. Blöde. Denn jeder Schwachsinn wird mir jetzt vergeben. Blöde. Bin leer im Hirn, ein Dämlichkeitstragöder. Blöde. Hab nix in meiner Birne, bin einfach blöde. Also, blöde. Unbedarft. Eindimensional. Eingeschränkt. Dämlich. Stieselig. Stieselig. Nein. Naiv. Harmlos. Harmlos. Unbefleckt. Unbefleckt. Schwerfällig, albern. Schwerfällig, albern. Blöde. Blöde. Denn Fehler machen alle, ob blöde, ob gescheit. Nur dass man es den Blöden im Nachhinein verzeiht. Dem Klugen wird ein Fehler nur selten nachgesehen. Beim Blöden heißt es meistens, da muss man drüber stehen. Blöde. Denn Fehler machen alle, ob blöde, ob gescheit. Nur dass man es den Blöden im Nachhinein verzeiht. Dem Klugen wird ein Fehler nur selten nachgesehen. Beim Blöden heißt es meistens, da muss man drüber blöde stehen. Stefan Sulke. Es gibt ja bei Fischer und Göbel nicht nur die Sprechstellen und den Weihnachtsflashback, nein, es gibt auch den unverwüstlichen Nekrolog, immer im Januar des darauf folgenden Jahres produziert. Dann werden wir wieder die Qual der Wahl haben. Ich weiß nicht, ob Chris Roberts dann dabei sein wird. Auf jeden Fall haben wir ihn hier jetzt im Marabu Flashback mit einer wunderbaren Sprechstelle. Wo warst du? Mein Leben lang den starken Mann gespielt, weil es keinen Menschen gab, der mich verstand. Und erst bei dir hab ich mich ganz zu Hause gefühlt. Und ich glaubte deiner Liebe, doch jetzt kann ich dir nicht länger glauben. Nicht mehr. doch es hat dich einfach nicht mehr interessiert. Du hast mich nicht getröstet, mich nicht mal gefragt. Und die Liebe und die Wärme, die ich brauchte, gabst du einem anderen. Dass nur die anderen glücklich sind. Hast du meine Sorgen und Verzweiflung nicht gespürt? Muss es immer ich sein, der verliert? Von Liebe reden ist so schrecklich lang. Doch als ich deine Liebe wirklich nötig hatte, hast du mich im Stich gelassen. Kinder, war das eine Sprechstelle. Man muss es aber auch einmal sagen, der musikalische Vorlauf, dann der Text und dann das komplette Ensemble im Hintergrund. Das war eine Sprechstelle, wie man sie nur noch auf Radio Marabu zu hören bekommt, in dieser unglaublichen Reinheit. Chris Roberts, wo warst du? Da kommt Helene Fischer nicht mit, finden wir beide, Fischer und Göbel. Wobei man natürlich sagen muss, die Helene Fischerisierung des Abendlandes schreitet stetig voran. Wir werden sie nicht aufhalten, das ist uns klar, aber wir stemmen uns ihr entgegen, jetzt mit Marianne Rosenberg und Marleen. Was willst du grad von diesem Mann? wo du so viele andere haben kannst. Ist er nicht nur ein Zeitvertreib für dich? Ich hab nur einen Mann. Lässt du ihn gehen? So wär er doch verloren. Für mich. Marabu Flashback Sprechstelle Teil 4, Marianne Rosenberg mit Marleen. Wir haben uns gerade überlegt, wir hatten ja gerade die Helene Fischerisierung des Abendlandes, die stetig voranschreitet, die wir wahrscheinlich nicht werden aufhalten können, aber wir wollen eine Gegenbewegung gründen, und zwar die besorgten Musikredakteure gegen die Helene Fischerisierung der Unterhaltungskunst, abgekürzt BMRGDFDU. Also nochmal BMRGDFDU. Also ich muss sagen, das klingt überzeugend, und ich glaube, das wird einschlagen bei den Menschen. Es werden sich uns alle anschließen, die genauso besorgt sind wie wir. Auf jeden Fall. Wir kommen jetzt zur Rubrik Brecht hat Recht. Die darf natürlich auch im Flashback Sprechstelle nicht fehlen. Und ich habe mir mal erlaubt, Google zu bemühen, habe eingegeben Brecht und Sprechstelle. Und weißt du, was ich gefunden habe? Als erstes 20 Jahre Fischer und Göbel, der Flashback Sprechstelle. Kein Flashback ohne Brecht. Ich bin begeistert. Dieses ja. Internet, Fischer. Also wirklich Fischer und Göbel und Brecht ganz oben, wenn du das eingibst. Das zweite ist übrigens Führung Feuerwehr Eisenbrechtshofen. Sehr gut. Also wir sind in guter Gesellschaft. Tja, Göbel, dann gib doch nochmal unsere Organisation durch. Ja, schließt euch uns an, wenn ihr auch besorgt seid. Wenn ihr etwas tun wollt gegen die Helene Fischerisierung des Abendlandes, dann schließt euch unsere Bewegung an. Wir, das sind besorgte Musikredakteure gegen die Helene Fischerisierung der Unterhaltungskunst, abgekürzt BMRGDFDU. BMRGDFDU. So, zurück zur Sprechstelle Marabu Flashback. Fischer, gib doch einfach mal in dieses Internet, ich bin ja immer wieder aufs Neue begeistert, gib doch einfach mal Brecht und Sprechen ein. Ja, und da zeigt er mir An die Nachgeborenen, das Gedicht aus dem Zyklus der Svendborger Gedichte, und Knopfdruck, also es ist wirklich beeindruckend, dieses Internet, ja, Knopfdruck, und da ist es auch sofort da. Ich lese, es gibt Übersetzungen in Persisch und auch Schwedisch, da heißt es Till dem sonst fötz sedan. Fast so gut wie BMRGDFDU. Aber ich würde sagen, ich lese es jetzt mal auf Deutsch. Wollen wir es auf Deutsch machen? Brecht an die Nachgeborenen, Brecht hat recht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt, aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Man sagt mir, iss und trink du, sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich es dem Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser einem Verdursteten fehlt? Und doch esse und trinke ich. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist, sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen, auch ohne Gewalt auskommen, Böses mit Gutem vergelten, seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für weise. All das kann ich nicht, wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. In die Städte kam ich zu der Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs, und ich empörte mich mit ihnen, so verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten. Schlafen legte ich mich unter die Mörder.

That's the way love goes. Der Marabu Flashback, die Sprechstellen Teil 4. Wir sind bei den Sprechstellen der 90er Jahre. Janet Jackson, That's the way love goes. Und Shania Twain, You're still the one. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss. Said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one, Shania Twain. Lange nicht mehr gelaufen, vor allem nicht bei uns. Aber wir haben jetzt ja mal die Möglichkeit, so richtig wie im Formatradio zu moderieren. Sprechstelle der 90er und jetzt die 80er. Ja, genau. Hier sind die Eurythmics, Thorn in My Sight und die Pet Shop Boys, Rent. Yeah! You gave me such a bad time. You tried to hurt me. Now I know. Bundle of lies, you know that all that it was. Mittel- und Kurzwelle. Du magst doch auch Schwarz-Weiß-Fotos. Radio Marabu. Alternative Music. Gesessen, perfekter Ramp. Das haben wir immerhin mal gelernt und den Jingle genau zwischen die Lieder gewürcht, die Rhythmics und die Pet Shop Boys im Marabu Flashback Sprechstelle Teil 4. Jetzt geht's weiter mit Kiss und Pristine 16. Oh! Der Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, Sprechstellen in der Popmusik Teil 4. Ich erinnere nochmal daran, dass wir Anhänger suchen für unsere Bewegung. Besorgte Musikredakteure gegen die Helene Fischerisierung der Unterhaltungskunst, abgekürzt BIMRGDFDU. Sehr, sehr schön. Ich habe auch noch ein kleines Gedicht, da wir ja die Lyrik nicht zu kurz haben kommen lassen, hier in dieser Sendung. Isanin jak lever i mörka tider, en panasom erslet. Erret bevis pe kenzlelöslet. Dens katande har en nu inte hört, den fruktans werda nu hetten. Das war Precht hat recht auf Schwedisch. Sehr schön, finde ich. Und jetzt Pat Boone, Speedy Gonzales. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Speedy Gonzales, Pat Boone, wir sind fast durch mit unserem vierten Flashback zum Thema Sprechstelle. Diese schwedische Sprache hat ja so Kringelchen auch auf den Buchstaben. Das wird bestimmt total anders ausgesprochen. Ja, ich weiß auch nicht, ob irgendein Schwede deinen Vortrag des Brechts Gedichts auf Schwedisch verstanden hätte. Und man muss ja sagen, alle skandinavischen Sprachen, nicht nur Schwedisch, sind auch ziemlich schwierig auszusprechen, finde ich. Was man aber sehr gut aussprechen kann, ist die Bewegung, die wir hiermit ins Leben rufen. Die BIMRGDFDU abgekürzt, das sind besorgte Musikredakteure gegen die Helene Fischerisierung der Unterhaltungskunst. Schließt euch uns an. Wir haben jetzt noch ein Lied mit einer Sprechstelle und da können wir ganz einfach sagen, Fischer und Göbel fliehen, denn Erna kommt, hier ist Wolfgang Lippert. Tschüss. Oh mein Gott, ich schäme mich, denn gestern war ich nämlich zu lustig. Dass ich heute down bin und schrecklich anzuschauen bin, das wusste ich. Das wusste ich. Ab und zu passiert das, aber mich geniert das mächtig. Das mächtig. Nie mehr so ein Idiot sein, dann schon lieber tot sein möchte ich. Das möchte ich. Und das Allerschlimmste ist, Erna kommt wieder mal, Erna kommt. Heute ist der Tag, an dem Erna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt sie prompt. Ordnung muss ins Zimmer, die Erna war schon immer sehr häuslich. Und ich restaurier mich, wasch und parfümier mich ganz scheußlich. Ganz scheußlich. Eine Karo rauch ich und zum Fitzein brauch ich Mokka. Viel Mokka. Dann mach ich gymnastisch, meinen Leib elastisch locker. Auf sie. Erna kommt wieder mal, Erna kommt. Heute ist der Tag, an dem Erna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt sie prompt. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist, Leute. Wenn ich diese Mordsbraut nicht hätte, ich würde versacken. Absolut.